Abschnitt 8 von Der rasende Reporter von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Klaus Missfeld. Die Weltumsegelung des A. Lanner 6. Teil 5, der entdeutschte Rhein. Und Teil 6, warum jetzt geht's. Mainz, 2. November 1920. Zu Aachen ist das Kommando der belgischen Besatzungstruppen. In Buderich bei Wesel ihre Rheinkontrolle und belgische Schiffe kamen uns schon in Duisburg in die Fahrt. Bei Reisholz, nächst Düsseldorf, hatten wir uns einem englischen Motorboot, das vor eleganten Baracken verankert lag und uns nonchalant zu sich heranwinkte, zu legitimieren und zu erklären, wer unser Staat ist. In Köln selbst sitzen 12.000 englische Soldaten, vorläufig für 5 Jahre. Im Hotel Excelsior vor dem Dom ist das General Headquarter British Forces of the Rhine. Ein Doppelposten von Hochländern läuft in einem vorschriftsmäßigen Trippelschritt auf und ab. Auf 2 Meter einander entgegengekommen, machen die beiden Riesen in Ballettröckchen eine scharfe Wendung und laufen voneinander weg. Das Ganze sieht wie ein neuer Foxtrott aus. Das Trottoir vor dem Hotel darf abends niemand betreten. Auch die meisten anderen Hotels in Köln sind für englische Kommandanten und Institutionen reserviert. Das Bismarck-Denkmal auf dem Augustinerplatz hat eine große Orientierungstafel und ein großes Gebäude mit der gleichen Aufschrift hinter sich: Rhine Forces Officers Club. Über die Straße sind Reklamen gespannt, auf die Kantine hinweisend. Der Amusement Officer hat einen Laden mit riesen Auslagescheiben inne. Die Kirch Army und die Salvation Army sind in Hotels untergebracht. Unverschämt große Tafeln weisen die keuschen Krieger Großbritanniens to the Blue Lamp Houses, die bisher in den Seitengassen ein stilles Leben gefristet haben und vielleicht vielen Einheimischen unbekannt waren, geschweige denn den Fremden. Jetzt deuten die englischen Wegweiser jedem den Weg. Ganz praktisch. Im deutschen Theater haben die Engländer das Vorkaufsrecht auf alle Plätze. Erst 2 Tage vor der Aufführung wird vom britischen Kommando die Erlaubnis zum Kartenverkauf an die Bevölkerung gegeben. Die besten Plätze, besonders bei Opernaufführungen, sind den Briten reserviert. Die meisten Plakate in den Straßen sind englisch. Army Amusement Scala Theater, Army Cinema, Promenadenkonzerte in The Flora Garden. Sogar im deutschen Theater wird manchmal Englisch gespielt. The British Rhine Army Dramatic Corporation represents Pygmalion, a play in 5 acts by G.B. Shaw. Mrs. Patrick Campbell as Eliza Doolittle. Köln war schon im Frieden keine nette Stadt. Die Gehsteige sind so schmal, dass man nicht gehen, die Glocken der elektrischen Straßenbahn so schrill, dass man nicht fahren kann. Der Dom, von wilhelminischen Händen so kolossal verkitscht, dass von seiner mittelalterlichen Schönheit nicht mehr allzu viel übrig blieb, und überhaupt gab der Aufenthalt in Köln dem Fremden bei seiner Rückkehr immer zu Verdruss Anlass, weil man doch nicht jeder zu Hause gebliebenen Auserwählten des Herzens eine Flasche Farina oder Nummer 4711 mitbringen konnte. Nun aber, durch die Requisition der Hotels und die Invasion der Engländer und Engländerinnen, ist die Wohnungsnot noch unerträglicher, als sie war. Weiter stromaufwärts, am Fuße des Siebengebirges, dort, wo das wilde Baumzeug und das Gestrüpp des Ufers aufhört, dort, wo der Rhein anfängt, ach, wie idyllisch zu werden, mit seinen penetrant trauten Häuschen und den garantiert echten Lindenwirtinnen und einem Rheingold-Diorama auf dem Drachenfels und ornamentartig regelmäßigen Windungen und sorgfältig eingespitzelten Inseln und restaurierten Burgen, Klammer auf, Deutscher Burgenerhaltungsverein e.V., Klammer zu, und den scharf ausgerichteten Rebenstöcken, dort haust nun der böse Franzmann. In Bonn, wo man einst mit einem Monatswechsel von 1000 Ämmchen und einigen einwandfreien Ahnen das Recht erwerben konnte, im Korpshause der Borussia den edlen Kantus singen zu dürfen, lasst uns den Verstand versaufen, wozu brauchen wir Verstand, ist jetzt ein französisches Kommando. Und die Fuchsentafel schrumpft zusammen. Man kann ja jetzt nicht mehr so auftrumpfen, nicht mehr die Alleinherrschaft über den Philister ausüben. Unter der Brücke von Bonn-Beuel, deren einen Torbogen vier steinerne Flachköpfe mit Cerevis und Vollwigs tragen, kreuzt uns ein französisches Patrouillenboot, erhält unsere Papiere zu Gesicht und eine kleine Geographielektion. In Koblenz herrscht schon der Dollar und auf feste Ehrenbreitstein weht der Union Jack. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker, die geografische Notwendigkeit, sind endlich erfüllt. Der Rhein, ohne den New York vom Wasser abgeschnitten und San Francisco überhaupt nicht lebensfähig gewesen wäre, ist, vorläufig wenigstens teilweise, amerikanisch. Die Tommys rasen auf ihren Zyklonetten, den dreirädrigen Automobilen, wie toll durch die Koblenzer Straßen, und es ist ein wahres Wunder, dass niemals ein Unglück geschieht. Alkohol darf an die Amerikaner nicht ausgeschenkt werden, 6 Monate Zwangsarbeit stehen darauf. Und es dürfen keine Frauen nach Koblenz kommen, um aus ihrer Liebe zur Entente unbefugt ein Gewerbe zu machen. Aber Liebe ist stärker als Tod und Valuta stärker als Zwangsarbeit. Man trifft Spanierinnen, Italienerinnen und Pariserinnen, auch Ungarinnen. Die Lorelei ist auch so eine. In St. Goa, im Plenär-Boudoir dieser Jungfrau, die natürlich gar keine Jungfrau mehr, sondern ein tunnelierter Felsen ist, sind gleichfalls Franzosen. Klammer auf, hier ist das Ende des Koblenzer Brückenkopfes und der Mainzer Brückenkopf beginnt erst wieder bei Assmannshausen. Was dazwischen liegt, ist neutral oder, wenn man will, deutsch, Klammer zu. Die Lorelei steht natürlich unter strenger Kontrolle. Der Lotse, der das Schiff für 24 Mark von der Lotsenstation St. Goa bis Kaup führt, ist ein verheirateter Mann. Und kein Kämmen, kein Singen einer fremden Frau kann ihn mit wildem Weh erfüllen. Und der Warschauer, unter welchem Ausdruck nicht etwa ein Pole, sondern ein Rheinländer zu verstehen ist, der an der Strombiegung seinen Auslug innehat und den Schiffen auf Bergfahrt durch Herausstecken einer Fahne meldet, wenn ein Schleppzug talwärts fährt und den Weg versperrt, der Warschauer lebt viel zu lange Wand an Wand mit dem Felsenmädchen, um auf ihre Lockungen hineinzufallen. Gefährlicher ist das Binger Loch, das schon immer die ärgste Stelle europäischer Binnenschifffahrt war. Jetzt aber ist die Enge nicht bloß durch die Mäuseinsel des sündigen Erzbischofs Hatto, sondern auch durch das Wrack eines mit Salz beladen gewesenen Schleppkahns verstellt, der vor 4 Wochen beim Anblick des Niederwalddenkmals hier gesunken ist. Schiffe mit größerer Breite und größerem Tiefgang können gar nicht durch, und von Bad Salzig bis Bacharach liegt seit Wochen eine ganze Schlepperflotte vor Anker, die der Beseitigung des Hindernisses harrt, um dann die Bergfahrt bis zu der Ablieferungsstelle im französischen Elsass fortzusetzen. Mainz, Sitz der Interalliierten-Kommission des Hohen Rates, also einiger hundert Stäbe. Besatzung, angeblich 10.000 Franzosen, aber es müssen schon bedeutend mehr sein. Es wimmelt von Piu-Pius. Das Gymnasium ist als Schule für die Kinder der Besatzungstruppen adaptiert, ein anderes Schulgebäude als französisches Internat. Im Justizgebäude amtieren Stäbe, in jeder größeren Wohnung sind französische Offiziere einquartiert, auf dem Schillerplatz ist eine Office de la Presse, ein unentgeltlich betretbarer Lesesaal eingerichtet, wo französische Revuen, Tagesblätter und Broschüren die Notwendigkeit einer unabhängigen Rheinrepublik von Köln bis Mainz auseinandersetzen, über deutsche Gräuel und über französische Kultur berichten. Aber das nützt nichts. Hier, wie überall am Rhein, ist die Abneigung gegen den Erbfeind groß. Der Revanchekrieg im chronischen Zustande zu diagnostizieren. Ob er akut wird, wann er akut wird, ist nicht das Entscheidende. Es ist auch so traurig genug. Ganz Westdeutschland gleicht einem Pulverfass, dem das Fass fehlt. Teil 6. Warum jetzt geht's? 10. Mai 1921. Von Frankfurt an konnten wir nicht weiter. Der Main stand zu seicht, selbst für den geringen Tiefgang unseres Schiffchens. Man hätte ihn noch verringern können, indem man die Maschinen demontierte. Das sollte geschehen. Und der A-Punkt Lanner 6 von einem Dampfboot ins Schlepptau genommen werden. Bevor es soweit war, sank der Mainspiegel noch mehr, sodass auch der verminderte Tiefgang nicht ausgereicht hätte. Schließlich fror der Main ganz zu. Zuerst fuhr ich auf Urlaub, dann der Steuermann, dann der Kapitän. Der Bootsmann blieb. Und der A-Punkt Lanner 6. Aber nicht mit Zubehör. Als der Kapitän zurückkam, fand er, dass alles fehlte, was nicht nied- und nagelfest gewesen war. Anker, Trossen, Seile, Vorräte, Küchengeräte, Kleider, Lacke, Werkzeuge, Stanzen, Korkballen, Maschinenbestandteile, ja sogar das Steuerrad. Der Bootsmann gab an, alles sei gestohlen worden. Im Tarifamt erkundigte man sich nach den Kosten eines Eisenbahntransportes für die zu demontierende Maschine nach Pressburg. »Warum verladen Sie denn eigentlich nicht den ganzen Kasten auf die Bahn?« »Das geht nicht.« »Was heißt denn hier, das geht nicht? Alles geht.« Aber in Prag hat die Eisenbahnbehörde erklärt, dass die Verladung des Schiffes auf die Eisenbahn unmöglich ist. »Ach, Unsinn! M.W. in Klammern, machen wir.« »Wenn Sie das Schiff aufgeben wollen, brauchen Sie bloß dieses Formular hier auszufüllen.« Und so wurde das Formular ausgefüllt und der brave A. Lanner 6, der sich 4 Wochen lang unter schweren Gefahren, Mühen und Leiden auf fremden Strömen, Meeren und Kanälen umhergetrieben hatte und dann ein halbes Jahr lang im Frankfurter Hafen gelegen hatte, dem Raube preisgegeben, setzte sich nun in einen Eisenbahnzug, um nach 4 Tagen in Pressburg zu sein. 8 Monate nach seiner Abreise war er am Ziel. Hätte man ihn in Budweis auf die Bahn geladen, so wäre er binnen 2 Stunden auf der Donau gewesen. Ende von Abschnitt 8.